Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Christian Bernd spult auch in dieser Woche wieder vor und er beginnt mit einem Film von und mit Clint Eastwood. Machen Sie es nicht wie ich. Ich habe die Arbeit der Familie vorgezogen. Earls Leben liegt in Trümmern. Der knapp 90-Jährige, von Clint Eastwood zerknittert, aber drahtig gespielt, hat sein Leben lang Blumen ausgeliefert. Dabei hat er sogar die Hochzeit seiner Tochter verpasst. Inzwischen hat der Internet-Einkauf sein Geschäft zerstört und Earl hat sein Haus verloren. Zu Frau und Tochter hat er keinen Kontakt mehr. Ich habe gedacht, es wäre wichtiger, jemand da draußen zu sein, statt der Versager, der ich in meinem eigenen Haus war. Die amerikanische Krimisatire The Mule erzählt von einem verlorenen Leben. Doch dann bekommt Earl einen Fahrerjob angeboten als Drogenkurier für ein mexikanisches Gangsterkartell. Wie in Breaking Bad beginnt auch hier ein bislang unbescholtener Mann, ohne mit der Wimper zu zucken, eine kriminelle Karriere. Eastwood, zugleich Regisseur, variiert wieder das Thema des aus der Zeit gefallenen weißen Mannes. Earl hatte vorher nicht mal ein Handy, jetzt muss er ein Smartphone bedienen. Aber es läuft prima, wer verdächtigt schon einen 90-Jährigen? Brauchen Sie Hilfe, Sir? Ah, Officer, hi. Nein, alles bestens, danke. Der Drogenhund bellt, aber der Polizist schöpft keinen Verdacht. Inspiriert von einem wahren Fall, erzählt der Film eine etwas verschrobene, aber ambivalente Geschichte. Trump-Anhänger Eastwood zeigt den Niedergang der weißen alten Welt, sogar die alte Dorfkneipe muss schließen. Aber Earl kann sie mit dem Drogengeld retten, zur Wiedereröffnung gibt es für die Gemeinde Country Schwof. So kommt die Rettung kurioserweise von der mexikanischen Mafia. Und Earl ist kein mitleiderregender Held, er hat sich mit seinem Geltungsdrang selbst ruiniert. Das Verschwinden des alten Amerika konstatiert der Film lakonisch. Wie Earl dann doch noch seinen Frieden findet, erlebt man in einer wunderbar ironischen Schlusspointe. So erzreaktionär Eastwood politisch ist, so unorthodox sind die Helden seiner filmischen Bestandsaufnahmen. Mitten im Leben steht die Heldin des kenianischen Spielfilms Rafiki. Kina ist ein untypisches Mädchen. Sie trägt keine Kleider und spielt mit den Jungs Fußball. Niemand stört sich an ihrem Auftreten, aber es bemerkt auch keiner ihre verstohlenen Blicke auf Kiki. Die aber schon. I've seen how you look at me. I want us to go on a real date. Like real. Die beiden lassen sich trotz der Gefahr vom Zauber des ersten Verliebtseins mitreißen. In Kenia ist Homosexualität verboten und die Annäherung bleibt nicht lange verborgen. Das Zauberhafte an dem Film, der als erster kenianischer Beitrag in Cannes lief, ist, dass Regisseurin Wanuri Kahio die ernstlich bedrohte Liebe der beiden so lebenslustig erzählt. Nichts ist schwarz-weiß in diesem quirlig aufregenden Film, der nichts beschönigt, aber auf unwiderstehliche Weise Optimismus ausstrahlt. So long, Lover's Island. New York 1962. Tony arbeitete als Türsteher und als gerade Flaute herrscht, kommt das Angebot, einen exklusiven Kunden zu fahren. Tony staunt nicht schlecht, als er den Pianisten Dr. Shirley in seinem palastartigen Apartment aufsucht. Ich gehe bald auf Konzertreise in den tiefen Süden. Irgendwelche Vorbehalte für einen Schwarzen zu arbeiten. Die hat Tony bei der Bezahlung nicht, auch wenn Afroamerikaner für den Italoamerikaner in der Hierarchie unter ihm stehen. Auf der Reise dabei ist das Green Book, das Motels und Restaurants im Süden auflistet, die Afroamerikaner besuchen dürfen. Der amerikanische Spielfilm Green Book ist nach einer wahren Geschichte erzählt. Tony versucht während der Reise mit dem reservierten Shirley ins Gespräch zu kommen. Riecht er sich gut? Fried Chicken, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Euer Eins liebt doch Fried Chicken. Ihre Meinung über mich ist wirklich spezifisch, Tony. Ja, oder? Ich bin gut. Tony, dem Viggo Mortensen eine Al Bundy-hafte Schlagfertigkeit gibt, ist ein einfacher Typ, aber intelligent. Und er wird neugierig auf den von Mahershala Ali charismatisch gespielten Ausnahmekünstler. Im Süden erlebt Tony, dass Dr. Shirley als Pianist in den weißen Herrenhäusern gefeiert wird, aber dort nicht mal auf die Toilette gehen darf. Verrückt nach Mary-Regisseur Peter Farrelly führt eindringlich die rassistische Durchdringung des Alltags vor. Als die beiden eine Autopanne haben und Dr. Shirley zerlumpte schwarze Plantagenarbeiter sieht, spürt er die Brutalität des Rassismus, die auch ihn betrifft, die er aber zu verdrängen suchte. Green Book setzt auf die Kraft der Empathie zur Überwindung der Vorurteile. Das mag naiv sein, aber hat in der warmherzigen Beschreibung der beginnenden Freundschaft utopische Züge. Green Book, Rafiki und The Mule, das sind die Filme, die Christian Bernd vorgespult hat.